unsere Freiheit frei. Und draußen auf der Heide, da singt der Vogel frei. Heidi, Heido, Heida. Heidi, Heido, Heida. Heidi, Heido, Heida. Heidi, Heido, Heida. Heidi, Heido, Heida. Anstatt das Ethischen zu Hause aus. Und wer kein Wein im Fass, der trinkt, der kann nicht raus, ja los. Und wer